Uhr gedreht. Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Ist es wirklich schon so spät? Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Wer ist verrückt und leicht gestört? Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Hallo und herzlich willkommen bei einer besonderen Sondersendung der Sendung mit dem Nerd. Ich bin hier der Nerd, ich bin der Steffen. Und was jetzt hier passieren soll, ist so ein bisschen so ein kleines Update inmitten der Sommerpause. Denn bei uns liegt auch trotzdem Sommerpause, ist immer noch mal so ein bisschen was an. Und eine Sache, die ich einfach in den letzten Wochen vor der Sommerpause einfach auch komplett vergessen habe, war ja so ein bisschen euch darüber aufzuklären, was bei uns eigentlich auch in der Sommerpause selber passiert. Weil, naja gut, wir sind zwar Nerds, aber das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag in der Bude sitzen. Zumindest nicht immer, manchmal, aber nicht immer, sondern wir werden tatsächlich hier den Ort auch verlassen, werden ein paar Termine in den Sommermonaten abfeiern und die möchte ich euch sagen, dann haben wir noch ein paar andere News, um die es geht, aber das kriegt ihr dann gleich im Laufe dieser sehr, sehr kurzen Sondersendung gleich wohl mit. Also, wir haben ein paar Termine, die gehen auch bis in den Sommer hinein, also auch wahrscheinlich hört ihr uns dann schon wieder. Unter Umständen produzieren wir dann auch Sendungen zu diesem Termin, aber das sehen wir dann, das ist noch nicht fest zugesagt. Und zwar fahren wir nächste Woche direkt, Ausstrahlungsdatum dieser Sendung ist der 17.06. Es ist echt schon Juni, das ist echt abgefahren. Nächste Woche, nämlich vom 23. auf den 24. sind wir in Berlin, auf der Comic Invasion in Berlin. Die ganze Veranstaltung findet im Museum für Kommunikation statt. Wenn ich das richtig gesehen habe, alle Informationen gibt's unter Comic Invasion Berlin im Internet, auf Twitter. Podcast wird gemacht von Carlos und Lara. Ganz toller Podcast, da könnt ihr euch noch mehr informieren. Wenn wir pünktlich da sind in Berlin und alles gut klappt, könnt ihr mich dort aller Wahrscheinlichkeit am Samstag um 14 Uhr am Infotisch treffen. Da werde ich eine kleine Schicht machen, von ich glaube einer Stunde oder sowas werde ich da sitzen und werde euch Buttons verkaufen und tolle Jutebeutel und Infoflyer und euch viel Spaß wünschen auf der ganzen Veranstaltung. Und da werdet ihr mich definitiv antreffen. Ansonsten, wenn ihr mich sucht, ich bin so ein dicker Kerl ohne Haare. Das kriegt ihr schon irgendwie raus. Genau, das ist nächste Woche der Fall. Dann im August direkt, da habe ich noch überhaupt nicht drüber gesprochen hier im Podcast. Auf Twitter habe ich schon ein paar Mal erwähnt, aber eben hier noch nicht. Im August findet Spotstock statt. Das ist jetzt zum, ich weiß nicht wie vielen Male, ein ziemlich dickes Festival. Zwitschervögel, ui, schön, Sommer. ein ziemlich dickes Festival zum Thema Podcast, wo sich eben PodcasterInnen treffen, um über das Thema Podcast zu referieren, um sich einfach auch wirklich mal ja von Angesicht zu sehen. Und da findet auch ein bisschen Bühnenprogramm statt. Und ich hoffe, dass ich demnächst Zeit habe, damit anzufangen, das Ding auch dann tatsächlich zu erstellen. Es wird eine Bühnenshow geben. Noch nicht ganz klar wann, an welchem Tag. Aber irgendwann wird es eine Nerd-Nerd-Nerd-Bühnenshow geben. Und entweder könnt ihr da euch noch ein Ticket klicken, da ist noch einiges verfügbar. Oder der ganzen Veranstaltung auch in einem Livestream folgen. Aber das ist vom, das habe ich noch gar nicht dazu gesagt, vom 17. bis zum 19. August. Und zwar irgendwo in der Nähe von Hildesheim. Witzigerweise von Leipzig wesentlich besser zu erreichen als von Stuttgart. Nach dem Umzug, der inzwischen vollzogen ist. Dann geht's relativ direkt weiter, dann im September. Da haben wir ein Wochenende, was ein bisschen pickepacke voll geplant ist. Dann findet hier in Leipzig der sogenannte Comic-Garten statt. Also direkt am 1. September-Wochenende, am 1. September sogar direkt, findet hier in Leipzig der Comic-Garten statt. Da versuchen wir auf jeden Fall vorbeizugehen, weil wir sind hier hingezogen und es findet eine Comic-Veranstaltung statt. Warum sollten wir da nicht hingehen? Und danach ist der Plan, direkt von dieser Comic-Garten-Veranstaltung nach Erfurt zu fahren, zu den Schwiegereltern, da dann auch eine Nacht zu verweilen und am Sonntag dann auf den Comic-Park oder in den Comic-Park oder zum Comic-Park zu gehen. Am 2. September findet da, oder am 1. auch schon, glaube ich, an dem Wochenende, der gesamte Comic-Park statt. Und das ist in diesem riesigen Eger-Park, also diesem Blumenpark, irgendwie Erfurter Gartenausstellung. Meine Freundin hat mir das gestern noch erklärt, die ist ja gebürtige Erfurterin. Und dementsprechend kennt sie den diesen Egerpark sehr gut. Und das findet jetzt, ist glaube ich, erst einmal gewesen, letztes Jahr. Also sehr oft war es noch nicht. Und das muss eben auch wohl so eingeschlagen sein, dass die gesagt haben, wir machen das nochmal. Und ich habe Fotos gesehen. Das ist der Comic-Garten in Leipzig, eine sehr kleine Veranstaltung. Und der Comic-Park in Erfurt dafür ein paar Nummern größer. Und da ist der Plan, dass wir da eben auch hinfahren. Und das kann sein, dass wir dann dahingehend oder nicht, aber da werde ich euch dann definitiv kurzfristig über Twitter nochmal drüber in Kenntnis setzen. Geplant ist in beiden Veranstaltungen, habe ich jetzt zumindest rausgehört, auf jeden Fall auch ein Treffen von Comic-Castern. Also der Breedstorm hatte irgendwie für Leipzig schon angefragt, ob jemand kommt. Der Telespiel-Stammtisch Andi, schöne Grüße an beide übrigens, hatte für Erfurt angefragt. Und also in Leipzig werdet ihr mich definitiv sehen, weil warum sollten wir da nicht hinfahren? Aber für Erfurt ist das noch nicht so hundertprozentig gegessen. Wir haben da gestern mit meinen Schwiegereltern nochmal drüber gesprochen, haben auch gesagt, ja, vielleicht kommen wir nicht. Müssen wir mal gucken. Aber Leipzig ist definitiv. Gut, es gibt, da möchte ich auch noch darauf hinweisen, eine Fit-Kuration. Das sage ich hier in der Sendung eigentlich viel zu selten, weil das manchmal so ein bisschen unter den Tisch fällt. Ich bin natürlich auch manchmal in anderen Sendungen zu Gast. Und um nicht jedes Mal in jeder neuen Sendung sagen zu müssen, hey, ich bin hier und ich bin da und ich bin hier noch zu Gast, habe ich schon vor längerer Zeit mal eine Fit-Kuration angelegt, auf der Gastauftritte von mir verzeichnet sind. Das heißt, Sendungen, in denen ich zu Gast gewesen bin, wo ich teilgenommen habe, wo ich vielleicht auch mal einen längeren Audiokommentar eingeschickt habe. Also es gibt auch Gastauftritte-Kurationen, wo genau das nicht stattfindet. Ich denke, wenn ich in einem Podcast auftrete, ob es nur 3 Minuten sind oder 2 Stunden, ich habe ja was dazu beigetragen. Also kann man da auch Werbung für machen. Und ist es ja in jedem Fall, wenn ich sage, hey, ich war in der Sendung, es ist ja auch Werbung. Ne? Also, und die ich auch gerne bereit bin zu tun. Und ich will einfach nur mal so ein paar Sachen euch sagen. Und zwar landen auf dieser Auftritte, Kuration, halt eben Sendungen, wie beispielsweise, wenn ich meine Geschichtenkapsel geschrieben habe. Also das ist ja unser Geschichten- und Hörspiel-Podcast, den wir mit ganz, ganz vielen anderen tollen Menschen gemeinsam machen. Also Kathi und ich haben uns da ja auch kennengelernt. Das ist ja legendär. Und da hört ihr also, wenn ich eine Geschichte geschrieben habe oder mich als Sprecher da beteiligt habe, dann hört ihr da eben oder könnt ihr diese Sendung eben dort finden. Ich war jetzt neulich in einer fast 3 Stunden Sendung beim Neko Café. Das ist ein Anime, Manga und Comic Podcast. Ein sehr toller Podcast. Ich höre den sehr gerne. Kann ich sehr gut empfehlen. Und der Zavex vom Neko Café Podcast ist jetzt auch schon eingeladen für eine Nerd 900 Sendung. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Schon so als kleinen Teaser. Dann haben wir teilgenommen am Geburtstag von Compendium des Unbehagens. Haben da in der 2. Geburtstagssendung, das sind glaube ich 3 oder 4 gewesen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber sehr viel. In der 2. Sendung könnt ihr uns da hören. Genau, Geburtstag Teil 2. Und dann habe ich noch eine alte Sendung gefunden, witzigerweise. Die ist jetzt mit dem neuen Feed von der Comic Invasion auch wieder online gegangen. Eine alte Sendung aus dem Jahr 2016, als ich nämlich schon auf der Comic Invasion war. Da habe ich mit dem Carlos und der Lara auch schon mal über die Comic Invasion gesprochen nach der Veranstaltung, als ich eben da war. Und so findet ihr da auch Gastbeiträge für Pop Culture Beat Club, dann, weiß ich nicht, Audiokommentare und Audio-Postkarten für die Lara, für die Auslandschweizerin Lara, die gemeinsame Anime-Sendung mit dem TJ in seinem Troll-Container. Schläfst du schon Folgen? Da bin ich ja, weiß ich nicht, in jeder 2., 3. Folge irgendwie gefühlt zu Gast. Aber das sind auch immer sehr schöne Sachen. Genau, da gab es neulich nämlich die große Käsetierverschwörung. Die Folge kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Und wenn ihr da immer am Ball bleiben wollt und wirklich alles von mir hören wollt, also von mir persönlich, Kathi ist gar nicht so oft zu Gast und ich muss mal mit Kathi sprechen, ob es ihr Recht ist. Oder vielleicht liegt sie das für sich selber an, keine Ahnung. Ansonsten würde ich das auch bei uns mit reinschmeißen, je nachdem. Aber da findet ihr erstmal meine Gastauftritte. Sie hat, glaube ich, geplant, sowas für sich selber anzulegen, aber das werde ich gegebenenfalls mit ihr nochmal absprechen. Genau, solche Sendungen findet ihr eben da und da seid ihr immer am Puls der Zeit, so wie man heute sagt, so richtig genau up to date. Sagt man das noch? Das ist so 1999 up to date sein, nicht? Ja, ich bin auf meinem Blackberry, ich bin up to date. So, wenn eine neue Folge kommt und ich schmeiß die in diesen Feed rein, dann könnt, also ihr könnt das auf Feed abrufen und könnt es ganz normal mit einem Podcatcher oder auch mit iTunes abonnieren und dann kriegt ihr die neuen Sendungen dort immer direkt in den euren Feedcatcher, Podcatcher, Dingsy, Bumsy da, ja, runtergeladen. Und das ist echt super. Ja, dann hat es einen Datencrash gegeben, jetzt vor ein paar Tagen. Und weil wir schlau sind bei Nerd, haben wir kein Backup gemacht. Das ist in solchen Fällen immer ärgerlich, weil dann fertig aufgenommene und zum Teil auch fertig produzierte Sendungen verloren gehen. Und das ist jetzt bei uns in einem etwas größeren Rahmen passiert. Nichts, was jetzt immanent wichtig gewesen wäre, sind, also im Fall von Nerd, Nerd, Nerd oder im Nerd, Nerd, Nerd Netzwerk, sind 3 Sendungen leider verloren gegangen, und zwar unter anderem auch die Digimon Tri-Sendung, die wir aufgenommen haben, schon vor der Sommerpause. Und das ist schade, weil das ist immer auch Arbeit und Zeit, die da verloren geht, und kein Geld, weil wir verdienen ja hier nichts mit unserem Schaffen, das ist ja alles Hobby. Aber es ist halt Zeit, die verloren geht, und das ist schade. Und ja, da waren auch also 2 Konserven dabei, wo ich sage, die waren schön, das war eine gute Sendung, weil ich eigentlich hinter jeder Sendung stehe, die wir hier veröffentlichen und vorher aufnehmen. Das ist eigentlich Usus, und deswegen gilt das eben auch für die Sendungen, die verloren gegangen sind. Es ist aber eben nicht mehr zu ändern. Also der Rechner musste neu aufgesetzt werden, da ging einfach gar nichts mehr. Das war auch eine relativ große Schocksituation für mich, weil ich gemerkt habe, okay, ich weiß gar nicht, wie das zu handeln ist, und habe dann einfach den einfachsten Weg gewählt, das ganze Ding einfach auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, und der Rechner hat dann den Rest für sich selber erledigt. Es gibt ja eben auch Computersysteme, die sagen, na gut, du weißt nicht mehr, wie es geht, ich ziehe dir einfach das Betriebssystem neu drauf, und das hat der Rechner für mich Gott sei Dank getan, was hieß, dass ich den Rechner neu aufsetzen konnte. Das ist irgendwie so, ich bin morgens um 7 Uhr aufgestanden, meine Freundin war auf einer Dienstreise, war ein paar Tage unterwegs, und ich bin dann morgens aufgestanden, Rechner angeschmissen, neu gestartet, und er wollte dann ein Update installieren, und dieses Update hat ihn wohl zerschossen. Und ich habe dann irgendwie so den kompletten Tag damit zugebracht, so bis nachmittags, bis meine Freundin dann von ihrer 4-tägigen Dienstreise auch wieder zurück war, damit zugebracht, diese Updates zu installieren, den Rechner wieder auf den aktuellen Update-Stand zu bringen, und habe dann das gleiche Update, was mir morgens den Rechner zerschossen hat, nochmal installiert. Was mir den Rechner dann ein zweites Mal zerschossen hat. Und da habe ich dann herausgefunden, wie man einen Computer auf einen früheren Rücksetzpunkt zurücksetzt, dass man eben nicht alles von vorne machen muss. Und das hat mich dann doppelt geärgert, weil damit hätte ich die Daten retten können. Ja, ich bin zwar ein Nerd, aber das heißt nicht, dass man Computerexperte ist. Ich kenne mich mit Rechnern schon ganz gut aus, kann auch Programme relativ sicher und schnell bedienen, aber von all diesem Programmierungs- und Einstellungs- und Konfigurationsscheiß habe ich halt einfach keine Ahnung, und das hat sich an dem Tag wirklich neulich sehr gut gezeigt. Und ich finde solche Sachen immer ganz gut, weil das ein bisschen so eine digitale Entschlackung ist tatsächlich. Wir hatten die Rechner sowieso jetzt nicht mit großartig wichtigen Dingen voll, sondern da waren einfach persönliche Daten drauf, Bilder auf Handys und SD-Karten gespeichert, also jetzt auch nicht so wirklich richtig wichtige Dinge auf dem Rechner, aber eben einige Nerd-Nerd-Sendungen, aber eben auch voraufgezeichnete Sendungen von Kati, und das ist immer ärgerlich, und wir haben jetzt schon Strategien entwickelt, wie das kein weiteres Mal passieren kann. Ja, und ich glaube, die sinnvollste Strategie in diesem Bezug ist, glaube ich, ein Update. Sind Backups. Und da sind wir, glaube ich, jetzt auch wach geworden, würde ich mal sagen. Ja, das war es auch schon. Ich glaube, dass es innerhalb der Sommerpause noch mal eine weitere reguläre Sendung mit dem Nerd geben wird. Das heißt, dass ihr uns definitiv noch mal hören werdet, oder mich zumindest hören werdet, da ich jetzt noch mal Rezensionsexemplare angeboten bekommen habe. Sprich, die möchte ich dann auch so zeitnah, wie es irgendwie geht, dann zu dieser zur Zusendung dann eben auch besprechen, damit da einfach keine Unstimmigkeiten entstehen, und Rezensionsexemplare sind ja auch eben dafür da, zeitnah zur Veröffentlichung Werbung zu machen, und da möchte man dann natürlich auch als Verlag oder sowas die Leute relativ zügig dann auch an den Mikrofonen oder an den Tastaturen sitzen haben, da habe ich Verständnis für. Und das hatte ich eben schon mal so angedeutet, auf den Veranstaltungen, wo wir unterwegs sind, schönen Gruß an Breedstorm nochmal, der hatte auch angefragt, ob ich auf der Comic Invasion aufnehmen würde. Ich bin ja schon mal auf der Comic Invasion gewesen, das ist da immer relativ überlaufen, ob ich da in der Lage bin, Leute am Tisch anzusprechen, zu sagen, hey, hast du mal Bock, irgendwie 2 Sachen in mein Mikrofon zu sprechen? Weiß ich nicht. Und ich bin auch nicht so geübt im persönlichen Interview. Das habe ich noch nicht so häufig gemacht. Dementsprechend lasse ich das mal offen, ob es von uns eine Sendung von der Comic Invasion geben wird. Grund A, es ist irgendwie auch immer noch Sommerpause. Und Grund B, weiß ich noch nicht, wie ich das aufziehen soll. Also das sind sehr viele KünstlerInnen unterwegs auf der Comic Invasion, die da einfach sitzen, arbeiten und verkaufen wollen. Und wenn du die dann irgendwie 5 Minuten von ihrem Tisch wegziehst, dann ist das halt im Zweifelsfall auch problematisch. Dementsprechend bin ich noch nicht so 100%ig sicher. Was aber sehr gut möglich ist, und das war auch schon im Gespräch mit Lara, Lara Keilbart, die ihr ja auch aus im Kontext von Nerd und Nerd gut kennen solltet, dass ich möglicherweise dann eben beim Abschlusspodcast vom Comic Invasion Podcast selbst dann dabei sein darf und da teilnehmen darf. Das ist durchaus in der im Bereich des Möglichen, und das wird in jedem Fall wahrscheinlicher als ein eigener Nerd-Nerd-Comic-Invasion-Podcast. Weil ich mir da einfach auch ein Stück weit dann die Verantwortung der Produktion abnehme. Das macht dann ja der Carlos oder Lara, je nachdem. Da habe ich ja gar nicht mehr so viel mit zu tun. Und das ist manchmal auch ganz schön, dass man sich irgendwo in eine Aufnahme setzen kann. Die Aufnahme ist zu Ende. Man schickt eventuell auch seine eigene Spur weg und dann hat man einfach auch die Verantwortung abgegeben. Das habe ich jetzt beim Neko-Café schon sehr genossen, muss ich ganz ehrlich sagen. War zwar ein langer Abend, aber ein sehr schöner Abend. Aber ich war froh auch, dass ich das nicht noch schneiden musste. Also das war wirklich so ein, ja, ist auch mal schön, dieses Ganze drumherum nicht machen zu müssen. Das werde ich aber für diese Sendung machen müssen. Dementsprechend möchte ich mich hier an diesem Sonntag, an diesem schönen Sonntag, wobei jetzt zieht sich hier gerade so ein bisschen zu, möchte ich mich hier verabschieden. Genau. Und wir hören uns dann wieder, wenn wir uns hören, oder regulär Anfang August, wenn es hier wieder losgeht, mit Der Preis ist heiß, aber Vorsicht, nicht überbieten.